Sechstes Geschehen. 1632. Der Schwedenkönig Gustav Adolf fällt in der Schlacht bei Lützen. Der Frieden droht Mutter Courages Geschäft zu ruinieren. Der Courage kühner Sohn Eilif vollbringt eine Heldentat zu viel und findet ein schimpfliches Ende. Gustav Adolf ist tot! Was ist das für ein Geläut mitten in der Wachwelt, Prediger? Was schreien Sie? Frieden? Sagen Sie mir nicht, dass Frieden ausgebrochen ist, wo ich eben neue Vorräte angekauft habe. Ist's wahr? Frieden? Seit 3 Wochen heißt's. Wir haben's nur nicht erfahren. Warum sollen Sie sonst die Glocken läuten? Maran, Josef. Katrin, Friede, zieh dein Schwarzes an. Wir gehen in den Gottesdienst. Da sind wir dem Schweizer Karst schuldig. Ob's wahr ist? Was ist im Lager drüben? Sie laufen zusammen. Ich gehe hinüber. Soll ich nicht mein geistliches Gewand anziehen? Erkundigen Sie sich erst genauer, bevor Sie sich zu erkennen geben als Antichrist. Ich bin froh über den Frieden, wenn ich auch ruiniert bin. Wenigstens 2 von den Kindern hätte ich also durchgebracht durch den Krieg. Jetzt werde ich meinen Eilif wiedersehen. Und wer kommt da die Lagergasse herunter? Wenn das nicht der Koch vom Feldhauptmann ist? Wen sehe ich? Den Feldprediger. Ich hab's doch versprochen, ich komme, sobald ich Zeit habe, zu einer kleinen Unterhaltung herüber. Ich hab Ihren Branntwein nicht vergessen. Yes! Der Koch vom Feldhauptmann. Nach all die Jahren. Wo ist der Eilif, mein Ältester? Der ist noch nicht da. Der ist vor mir weg und wollte auch zu Ihnen. Ich zieh mein geistliches Gewand an. Wartet's, ich komm gleich wieder. Da kann er jede Minute eintreffen. Katrin, der Eilif kommt. Hol ein Glas Branntwein für den Koch, Katrin. Gib ein Büschel Haar über die Stirn und fertig, der Koch ist kein Fremder. Sie will nicht heraus. Sie macht sich nichts aus dem Frieden. Er hat zu lange auf sich warten lassen. Sie haben sie über das eine Auge geschlagen. Man sieht's schon kaum hier. Aber sie meint, die Leute stieren auf sie. Tja, der Krieg. Koch, Sie treffen mich im Unglück. Ich bin ruiniert. Was? Das ist aber ein Pech. Der Friede bricht mir den Hals. Ich habe auf den Feldprediger seinen Rat neulich noch Vorräte eingekauft. Und jetzt wird sich alles verlaufen und ich sitze auf meine Waren. Wie können Sie auf den Feldprediger hören? Wenn ich damals Zeit gehabt hätte, aber die Katholischen sind zu schnell gekommen. Sonst hätte ich Sie vor dem gewarnt. Er ist unsolid. Sind Sie solid? Wenn ich nix bin, bin ich solid. Ich finde, Sie empfehlen sich nicht, wenn Sie eingestehen, Sie sind solid. Sie haben noch immer Haare auf die Zehen, aber ich schätze Sie drum. Tja, jetzt sitzen wir hier. Und Friedensglocken und Ihr Branntwein... Nur Sie ihn ausschenken, das ist ja berühmt. Ich halte nichts von Friedensglocken im Moment. Ich sehe nicht, wie Sie den Sold auszahlen wollen, wo im Rückstand ist. Und wo bleibe ich dann mit meinem berühmten Branntwein? Habt ihr den ausgezahlt bekommen? Das nicht gerade. Darum haben wir uns aufgelöst. Unter diese Umstände habe ich mir gedacht, was soll ich bleiben? Ich besuche inzwischen Freunde. Und so sitze ich jetzt Ihnen gegenüber. Das heißt, Sie haben nichts. Mit dem Gewimmel können Sie wirklich aufhören, nachgerade. Ich käme gerne in irgendeinen Handel mit was. Ich habe keine Lust mehr, denen den Koch zu machen. Ich soll ihnen aus Baumwurzeln und Schuhleder was zusammenpanschen und dann schütten sie mir die heiße Suppe ins Gesicht. Heute Koch, das ist ein Hundeleben. Lieber Kriegsdienst tun. Aber freilich, jetzt ist ja Frieden. So, da bin ich in meinem alten Gewand. Wir reden später drüber weiter. Es ist noch gut, nur ein paar Motten waren drin. Ich sehe nur nicht, wozu Sie sich die Mühe machen, Feldprediger. Sie wären doch nicht wieder eingestellt. Wen sollten Sie jetzt anfeuern, dass er seinen Sold ehrlich verdient und sein Leben in die Schanz schlägt? Ich habe überhaupt mit Ihnen noch ein Hühnchen zu rupfen, weil Sie die Dame zu einem Einkauf von überflüssigen Waren geraten haben. Unter dem Angeben, der Krieg geht ewig. Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Weil es gewissenlos ist, sowas. Wie können Sie sich in die Geschäftsführung von anderen Leuten einmischen, mit ungewünschten Ratschlägen? Wer mischt sich ein? Ich habe nicht gewusst, Courage, dass Sie eine so enge Freundin von dem Herrn sind und ihm Rechenschaft schuldig sind. Regen Sie sich nicht auf, der Koch sagt nur seine Privatmeinung. Und Sie können nicht leugnen, dass Ihr Krieg eine Niete war. Sie sollten sich nicht am Frieden versündigen, Courage. Sie sind eine Hyäne des Schlachtfelds. Was bin ich? Wenn Sie meine Freundin beleidigen, kriegen Sie es mit mir zu tun. Mit Ihnen rede ich nicht. Sie haben ja zu durchsichtige Absichten. Aber Courage, ich empöre mich menschlich. Ich sehe, Sie wollen keinen Frieden, sondern Krieg, weil Sie Gewinne machen. Ich hab nichts für einen Krieg übrig. Und er hat wenig genug für mich übrig. Ich verbiet mir jedenfalls die Hyäne. Wir sind geschiedene Leute. Warum beklagen Sie sich dann über den Frieden, wenn alle Menschen aufatmen? Wegen ein paar alte Klamotten in Ihrem Wagen? Meine Waren sind keine alte Klamotten, sondern davon leb ich. Und Sie haben's bisher auch. Also vom Krieg. Aha. Feldprediger, als erwachsener Mensch hätten Sie sich sagen müssen, dass man keinen Rat gibt. In der Lage können Sie jetzt nichts Besseres tun, Courage, als gewisse Waren schnell losschlagen, bevor die Preise ins Aschgraue sinken. Ziehen Sie sich an und gehen Sie los. Verlieren Sie keine Minute. Das ist ein ganz vernünftiger Rat. Ich glaube, ich mach's. Weil der Koch es sagt. Warum haben Sie es nicht gesagt? Er hat recht. Ich gehe. Ein für mich, Feldprediger. Sie sind nicht geistesgegenwärtig. Sie hätten sagen müssen, ich soll Ihnen einen Rat gegeben haben. Ich habe höchstens politisiert. Mit mir sollten Sie sich nicht hinstellen. So ein Hahnkampf passt nicht für Ihr Gewand. Wenn Sie nicht das Maul halten, ermorde ich Sie, ob sich das passt oder nicht. Sie können doch sofort wieder eine Stell kriegen. Köch wird man nicht brauchen. Zum Kochen ist nichts da. Aber geglaubt wird immer noch. Da hat sich nichts verändert. Vorhin haben Sie anders geredet. Sie wollen sich einfach hier einigeln. Ja, alle zusammen. Ist das bei Mutter Courage? Ganz recht. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Mit der Obristin Starnberg, gute Leute. Wo ist die Courage? Courage? Die Obristin Starnberg möchte Sie sprechen. Komm gleich. Ich bin die Yvette. Yes, die Yvette. Nur nachschauen, wie es geht. Was denn für eine Yvette? Peter. Yvette. Sowas. Wie kommst denn du daher? Im Fuhrwerk. Ach, ihr kennt's euch. Intim? Ich möcht's meinen. Dick bist du geworden. Du gehörst auch nicht mehr zu den Schlanksten. Jedenfalls schön, dass ich dich treffe, du Lump. Da kann ich dir sagen, was ich über dich denke. Sagen Sie es nur genau, aber warten Sie, bis die Courage heraus ist. Die Welt! Aber warum bist du in Trauer? Steht's mir nicht? Mein Mann, der Obrist, ist vor ein paar Jahren gestorben. Der Alte, wo beinahe meinen Wagen gekauft hat? Sein älterer Bruder. Da stehst du dich ja nicht schlecht. Wenigstens einer, wo es im Krieg zu was gebracht hat. Auf und ab und wieder auf ist halt gegangen. Reden wir nicht Schlechtes von den Obristen? Sie machen Geld wie Heu. Yvette, Sie haben versprochen, Sie sagen, was Sie über den Koch denken. Yvette macht keinen Stunk hier. Das ist ein Freund von mir, Yvette. Das ist der Pfeifenpeter. Lass die Spitznamen. Ich heiße Lamm. Der Pfeifenpeter, wo die Weiber verrückt gemacht hat. Sie, Ihre Pfeife habe ich aufbewahrt. Ein Glück, dass ich Sie vor dem warnen kann. Das ist das Schlimmste, wo an der ganzen flandrischen Küste herumgelaufen ist. An jedem Finger eine, die er ins Unglück gebracht hat. Dich habe ich jedenfalls eher ins Glück gebracht, wie es scheint. Halt das Maul, du traurige Ruin. Aber hüten Sie sich vor ihm, Courage. So einer bleibt gefährlich, auch im Zustand des Verfalls. Komm mit, Yvette. Ich muss mein Zeug losschlagen, vor die Preis sinken. Vielleicht hilfst du mir beim Regiment mit deiner Verbindung. Katrin, es ist nix mit der Kirch. Statt dem gehe ich auf den Markt. Wenn der Eilif kommt, gebt ihm was zu trinken. Komm, Yvette. Ich möchte unserer Unterhaltung das Wort zugrund legen. Gottes Mühlen mahlen langsam, Koch. Und Sie beschweren sich über meinen Witz. Ich hab halt kein Glück. Ich sag's, wie es ist. Ich habe auf eine warme Mahlzeit gehofft. Und jetzt reden die über mich und sie bekommt ein ganz falsches Bild von mir. Ich glaube, ich verschwind, bis sie zurück ist. Ich glaub auch. Feldprediger, mir hängt der Frieden schon wieder zum Hals heraus. Ich wollte, ich könnte dem Feldhauptmann, wo Gott weiß, wo ist, wieder einen fetten Kapauen braten. In Senfsoße, mit bissel gelber Rüben. Rotkohl. Zum Kapauen Rotkohl. Das ist richtig. Aber er hat gelbe Rüben wollen. Er hat nichts verstanden. Sie haben es immer wacker mitgefressen. Mit Widerwillen. Na, jedenfalls müssen Sie zugeben, dass das noch Zeiten waren. Das würde ich eventuell zugeben. Nachdem Sie eine Hyäne geheißen haben, sind für Sie hier keine Zeiten mehr. Ach du lieber Gott. Was stieren Sie denn? Der Eilif. Und gefesselt. Mit zwei Soldaten. Was ist denn mit dir los, Eilif? Wo ist die Mutter? In die Stadt. Ich habe gehört, sie ist am Ort. Wir haben erlaubt, dass ich sie noch besuchen darf. Wo führt ihr ihn denn hin? Nicht zum Guten. Was hat er angestellt? Bei einem Bauern ist er eingebrochen. Die Frau ist hin. Wie hast du das machen können? Ich habe nichts anderes gemacht als vorher auch. Aber im Frieden... Halt das Maul! Kann ich mich hinsetzen, bis sie kommt? Wir haben keine Zeit. Im Krieg haben sie ihn dafür geehrt. Zur Rechten vom Feldhauptmann ist er gesessen. Da war's Kühnheit. Könnte man nicht mit dem Profoss reden? Das nutzt nichts. Einem Bauern sein Vieh nehmen, was wäre daran kühn? Das war eine Dummheit. Wenn ich dumm gewesen wäre, dann wäre ich verhungert, du Klugscheißer. Und weil du klug warst, kommt dir der Kopf runter. Wir müssen wenigstens die Katrin herausholen. Gib mir lieber einen Schluck Schnaps. Ich kann's brauchen. Zudem hat's keine Zeit. Komm! Was sollen wir deiner Mutter ausrichten? Sag ihr, es war nichts anderes. Sag ihr, es war dasselbe. Oder sag ihr gar nichts. Los, weiter, es ist keine Zeit. Ich geh mit dir deinen schweren Weg. Brauch dich nicht. Das weißt du noch nicht. Ich werd's ihr doch sagen müssen. Sie wird ihn noch sehen wollen. Sagen Sie ihr lieber nichts. Höchstens, er war da und kommt wieder. Vielleicht morgen. Inzwischen bin ich zurück und kann's dir beibringen. Teufel, was ist da wieder los? Koch! Der Frieden ist schon wieder aus. Ich hab mein Zeug noch nicht losgeschlagen gehabt, wie ich's erfahren hab. Gott sei Dank. In der Stadt schießen sie sich mit den Lutherischen. Wir müssen gleich weg mit dem Wagen. Katrin, packen! Warum sind Sie so betreten? Was ist los? Nichts. Doch, es ist was. Ich sehe es Ihnen an. Weil wieder Krieg ist wahrscheinlich. Jetzt kann's bis morgen Abend dauern, bis ich irgendwo was Warmes im Magen kriege. Das ist gelogen, Koch. Der Eilefer da. Er hat nur gleich wieder weg müssen. War er da? Da werden wir ihn auf dem Marsch sehen. Ich ziehe mit die Unseren jetzt. Wie sieht er aus? Wie immer. Der wird sich nie ändern. Den hat der Krieg mir nicht wegnehmen können. Der ist klug. Helfen Sie mir beim Packen? Hat er was erzählt? Steht er sich gut mit dem Hauptmann? Hat er was von seinen Heldentaten berichtet? Eine hat er, höre ich, noch einmal wiederholt. Sie erzählen es mir später. Wir müssen fort. Katrin, der Frieden ist schon wieder herum. Wir ziehen weiter. Was ist mit Ihnen, Koch? Ich lass mich anwerben. Ich schlag Ihnen vor, wo ist der Feldprediger? In die Stadt mit dem Eilef. Da kommen Sie ein Stückel mit. Ich brauche eine Hilfe. Die Geschichte mit der Yvette. Die hat Ihnen nicht geschadet in meinen Augen. Im Gegenteil, wo es raucht, ist Feuer heißt's. Kommen Sie mit uns? Ich sag nicht nein. Das Zwölfte ist schon aufgebrochen. Gehen Sie an die Deichsel. Da ist ein Stück Brot. Wir müssen hintenrum zu den Lutherischen. Vielleicht sehe ich den Eilef schon heute Nacht. Das ist mir der Liebste von allen. Ein kurzer Friede war's, nicht? Und schon geht's weiter. Von Ulm nach Metz, von Metz nach Mähren. Mutter Courage ist dabei. Der Krieg wird seinen Mann ernähren. Er braucht nur Pulver, zu und Blei. Von Blei allein kann er nicht leben, von Pulver nicht, er braucht auch Leut. Müsst euch zum Regiment begeben, sonst steht er um, so kommt noch heut.